als Nieselregen. Tiefstwerte von Nord nach Süd plus 7 bis minus 4 Grad. Morgen bedeckt und gebietsweise leichter Regen, ganz im Süden trocken und teils freundlich, maximal 2 bis 8 Grad. Die weiteren Aussichten: am Montag wolkig mit Aufheiterungen und örtlich Regen, Schnee oder Graupelschauer bei 2 bis 6 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info. Das Kriminalhörspiel. Krimi, Liebesgeschichte, Film noir, Hommage an den Jazz. Der Winter in Lissabon ist alles zusammen. Hans-Gerd Krogmann hat ihn inszeniert. Also, die Musiker. Trompete Herbert Joos. Klavier Michael Naurer. Bass Lukas Lindholm. Schlagzeug Alex Riehl. In Der Winter in Lissabon von Antonio Muñoz Molina. Damals mit dem Rücken zu den Musikern an der Bar des Metropolitano in Madrid und hatte plötzlich das Gefühl, als wäre die Zeit zurückgedreht worden. Ich bin sicher, es war die Musik, die ich auf einmal wahrnahm, wie einen Gruß aus der Vergangenheit. Bevor ich mich umwandte, erkannte ich Santiago Giraldo. An der Art, wie er Klavier spielte. Leicht. Ohne Anstrengung. Als hätte das, was er spielte, kaum etwas mit ihm selbst zu tun. Er saß am Klavier und spielte mit halb geschlossenen Augen, den Kopf zurückgelehnt, damit ihm der Rauch seiner Zigarette, die er zwischen den Lippen hielt, nicht in die Augen stieg. Er hatte sich kaum verändert. Doch die Zeit hatte seinem Gesicht eine strenge Würde verliehen. Mir war schon früher an ihm jene Unveränderlichkeit jener Menschen aufgefallen, die, ohne sich dessen bewusst zu sein, ganz einem Schicksal leben, auf das sie wahrscheinlich seit ihrer Jugend fixiert sind. Ab 30, wenn jedermann einem Verfall zuneigt, der weniger edel ist als das Alter, vertrauen diese Menschen, verbissen und gelassen zugleich, auf eine seltsame Jugend. Die größte Veränderung bemerkte ich in seinem Blick. Es war der gleichmütige, ironische Blick eines durch Erfahrung gestärkten jungen Mannes. Ich heiße Giacomo Dolphin, ich bin Ihre. Vergiss, dass du mich von früher her kennst. Damals wusste ich noch nicht, dass er seinen Namen geändert hatte. Giacomo Dolphin hielt ich für seinen Künstlernamen. Ich hörte ihm zu und dachte an San Sebastian, ans Lady Bird, wo er damals oft spielte. Manchmal zusammen mit dem schwarzen Trompeter Billy Swan. Das Lady Bird ist geschlossen und Billy Swan ist tot. Ich denke nie an San Sebastian zurück. Natürlich dachte er genau wie ich an San Sebastian und an Lucrezia. Dieses Lied, All the Things You Are, war damals ihre Erkennungsmelodie. Wenn Lucrezia mit Malcolm im Ladybird erschien, improvisierte Biralbo diese Melodie in die Musik hinein, die er gerade spielte. Und alle Welt bemerkte, was zwischen den beiden lief. Ich sah sie zum ersten Mal an dem Abend, an dem Malcolm sich mit mir im Lady Bird verabredet hatte. Er stellte mir seine Frau vor. Lucrezia war schön, unnahbar und gleichmütig. Zugleich mit allen Sinnen auf Biralbos Spiel konzentriert. Wahrscheinlich erinnere ich mich gar nicht mehr an sie, wie sie damals war, sondern an das Foto von ihr, das ich nach Biralbos Verschwinden zwischen den Papieren gefunden habe, die ich mit all seinen Sachen aus seinem Hotelzimmer mitgenommen habe. Ja, schön ist sie. Und unnahbar. Ihr Mann, Bruce Malcolm, genannt der Amerikaner, verschob Bilder und Antiquitäten ins Ausland. Ich lernte ihn kennen, weil ich damals knapp bei Kasse war. Ein Freund gab mir den Tipp, dass Malcolm alte Bilder kauft und mit Dollars bezahlt. Für 2 alte Schinken wollte er mir $1,500 geben. An dem Abend, an dem ich Lucrezia zum ersten Mal sah, gab er mir im Lady Bird 700 als Anzahlung. Die restlichen 800 habe ich nie zu Gesicht bekommen. Dich hat der alte Malcolm also auch reingelegt? Nein, reingelegt hat er mich eigentlich nicht. Ich wusste, dass er mich übers Ohr hauen würde. Und es war mir damals schon egal. Ihm nicht. Du hast ihm seine Flucht finanziert. Hat Lucrezia dir das gesagt? Nicht direkt, aber sie wollten weg und konnten nicht. Und dann waren sie plötzlich verschwunden. Ihrem Hauswirt sind sie die Miete für 3 Monate schuldig geblieben. Du hast ihren Umzug nach Berlin bezahlt. Sie sind so eilig auf und davon, als wäre jemand hinter ihnen her. Das Geschäft mit deinen Bildern kam ihm wie gerufen. Er hat sie verscherbelt und ist mit deinem Geld abgehauen. Und mit Lucrezia. Wahrscheinlich wollte er sie von dir wegbringen. Er muss doch gemerkt haben, wie verliebt sie in dich war. Es hat einmal eine Zeit gegeben, in der dieser Gedanke mir schmeichelte. Aber es stimmt nicht. Was Lucrezia anging, war sich Malcolm vollkommen sicher. Wie kommst du darauf? Sie hätte bei mir bleiben können, aber sie ist mit ihm weggegangen. Du weißt, dass Malcolm mich umgebracht hätte. Hat er dich bedroht? Er hat seinen Revolver auf den Tisch gelegt und gesagt, er hätte eine volle Ladung für jeden bereit, der ihn betrügen wollte. Alles Angeberei. Malcolm war doch ein Maulheld. Ich weiß nicht. Aber Lucrezia hatte damals nicht gemeint. Und dich auch nicht. Es gab da ein riskantes Geschäft. Die Schiebereien in San Sebastian waren doch nur kleine Fische. Hat Lucrezia dir nie gesagt, warum sie nicht bei dir geblieben ist? Nein. Ich bin bis heute nicht in Lissabon gewesen und seit Jahren fahre ich nicht mehr nach San Sebastian. Aber wenn ich Biralbos Musik höre, habe ich stets eine Erinnerung an ockerfarbene Fassaden, an eine Uferstraße, die sich an einer bewaldeten Höhe entlang zieht, an eine Allee mit einer doppelten Reihe Tamarinden. Biralbo und ich kommen im Morgengrauen aus dem Lady Bird und gehen vom Whisky erregt, ohne Würde und ohne Regenschirm, unter einem winterlichen Nieselregen, der nach Algen riecht und nach Salz. Eigentlich sollte ich schwarz sein, Klavier spielen wie Thelonious Monk, in Memphis, Tennessee geboren sein, in diesem Augenblick Lucrezia küssen, tot sein. Als Giacomo Dolfin spielte er im Metropolitano von Madrid wie ein Schwarzer. Nach unserer nächtlichen Begegnung im Metropolitano besuchte ich Giralbo gelegentlich in seinem Hotel. In meiner Erinnerung drängen sich diese Besuche in wenigen düsteren Nachmittagen zusammen. Wenn wir die Flaschen zusammenzählen, die wir in der Zeit geleert haben, musst du aber ziemlich oft bei mir gewesen sein. Einmal gab er mir ein Bündel Briefe, die er unter seiner ordentlich gefalteten Wäsche im Koffer hervorholte. Mir fiel auf, dass er außer einem Karton mit Whiskyflaschen nichts im Schrank hatte. Sein Koffer war säuberlich gepackt. Aber ich vergaß es sofort wieder. Du hast eine gute Beobachtungsgabe. Trotzdem bekommst du immer nur die Hälfte mit. Du hast recht. Spätestens als du mir die Briefe gabst, hätte mir klar werden müssen, dass du die ganze Zeit wie auf dem Sprung lebtest. Ja, da liegen sie nun. 25 längliche Umschläge mit blau-roten Luftpoststreifen und sehr kleinen, exotischen Briefmarken. Santiago Giralbos Name und Adresse in San Sebastian steht mit violetter Tinte auf allen. In einer geneigten, weiblichen Handschrift. Der Absender in der linken oberen Ecke ist immer nur ein einziger Buchstabe. Ein großes L. Ich denke nie an San Sebastian. Als Lucrezia mit Malcolm nach Berlin gegangen war, zog Giralbo sich vollkommen zurück. Ins Lady Bird kam er nur noch selten. Spielte auch in keiner anderen Bar mehr. Als der Trompeter Billy Swan auf einer Europatournee im Lady Bird spielte, hatte Giralbo eine Stelle als Musiklehrer in einer Mädchenschule angenommen. Eine Schande war das. Unser begabter Jazzpianist paukte kleinen Mädchen die Tonleitern ein. Eine Schande. Er schrieb Briefe und wartete auf Briefe. Das war sein ganzes Leben. Diese Briefe, ohne sie zu öffnen, sehe ich sie mir an. Prüfe die Daten der Poststempel, den Namen der Stadt, aus der sie abgeschickt wurden. Alle kamen aus Berlin. Nur einer, der letzte, ist nicht mit der Post geschickt worden. Die Adresse ist hastig draufgeschrieben und die Briefmarke nicht abgestempelt. Den habe ich ihm mitgebracht. Der Brief ist dünner als die anderen. Nichts drin. Lucrezias letzter Brief an Giralbo ist nur ein leerer Umschlag. 2 Jahre hat dieser Briefwechsel gedauert. Dann kam plötzlich nichts mehr. Als wäre Lucrezia gestorben oder als hätte es sie nie gegeben. Meine Briefe an sie kamen zurück und ich habe sie gelesen, als kämen sie von ihr. Und der, den ich dir mitgebracht habe? Sie hat ihn mir selbst gegeben. Richtig, Billy Swan kam noch einmal nach San Sebastian. Er war gerade aus einer New Yorker Klinik entlassen worden und hastete von Tournee zu Tournee, um aller Welt zu beweisen, dass er noch am Leben war. Hey, ich war in Europa, weil hier ein Musiker noch was gilt. In Amerika ist er weniger als ein Hund. Stell dir vor, ich war 1 Monat in New York. Aber außer dem Rauschgift-Internat hat sich kein Schwein um mich gekümmert. Warum hat Lucrezia dir den Brief mitgegeben? Ich habe ein paar Nächte im Sedgemo gespielt in Berlin. Ein komischer Schuppen. Sie hat in der Garderobe auf mich gewartet. Ich habe sie sofort erkannt an ihren Beinen. Ich erkenne jede Frau an ihren Beinen. Warum hat sie ihn nicht mit der Post geschickt? Ich wollte, dass du ihn ganz sicher bekommst. Na wunderbar. Darum hast du ihn einem hemmungslosen Alkoholiker gegeben, der ihn in sämtlichen Entziehungsanstalten der Welt mit sich rumschleppt. Piano, mein Junge, Piano. Ich habe den Brief nicht verloren. Ich habe ihn schließlich nicht verloren. Moment, soviel ich weiß, hat Billy Swan seine Europatournee in Berlin abbrechen müssen. Er hatte wieder einen totalen Zusammenbruch. Es hieß, er sei halbtot in eine Klinik in New York gebracht worden, wo er erst nach Wochen wieder zur Besinnung kam. Weißt du noch, was sie gesagt hat? Sie ist gleich wieder gegangen. Das war ihr letzter Brief. Sie sah gar nicht gut aus, mein Junge. Und sie hatte eine Waffe in der Handtasche. Habe ich genau gesehen, als sie den Brief rausholte. Aber der Umschlag war leer. Nur ein paar Zeilen auf der Rückseite eines Stadtplans von Lissabon gekritzelt. Ich komme bald zurück nach San Sebastian. Entschuldige, ich habe kein Briefpapier zur Hand und muss mich beeilen. Ich liebe dich. Eine unscharfe Kopie eines Stadtplans. In einer Ecke war ein roter Punkt markiert und daneben stand, nicht in Lucretias Handschrift, Burma. Aber der Umschlag war leer. Ich habe den Plan an mich genommen, als wir zusammen nach Lissabon fahren wollten. Zusammen? Ha! Auf halbem Weg hat sie mich zurückgeschickt. Und dein Lied Lisboa, das hast du doch damals geschrieben. Sicher, aber damals bin ich nicht bis Lissabon gekommen. Ich sag doch, sie hat mich auf halbem Weg zurückgeschickt. Auf seinem Hotelbett in Madrid liegen. Die Vorhänge waren zugezogen, die Lampe warf einen viel zu trüben Schein von der Decke. Auf dem Nachttisch lag sein Revolver. Wir tranken feinen Whisky aus Zahnputzbechern und rauchten. Albo stand auf, trat ruhig ans Fenster, er schob die Vorhänge ein wenig zur Seite und sah auf die Straße hinunter. Da ist er wieder. Wie er grinst. Erkennst du ihn? Das ist der Haitianer aus dem Lady Bird. Toussaint Morton persönlich. Weiß er, dass wir hier sind? Und ob er das weiß? Warum kommt er da nicht rauf? Er will mir Angst machen. Ich soll ihn sehen. Ich soll wissen, dass er mich gefunden hat. Ich mach das Licht aus. Das bringt gar nichts. Gelassen legte er sich wieder aufs Bett, rauchte und pfiff leise eine Melodie. Das ist er. Gehst du nicht dran? Vielleicht ist es jemand aus deiner Band. Das ist Toussaint Morton. Ich geh ran. Hallo? Was will er von dir? Etwas, das ich nicht habe. Und warum sagst du ihm das nicht? Das wäre wohl etwas zu gefährlich für mich. Du musst wissen, ich habe seinen Freund Malcolm umgebracht. Thank you. Es gibt Menschen, die offensichtlich dazu ausersehen sind, eine Parodie zu verkörpern. Toussaint Morton, der Haitianer, war so ein Mensch. Er war groß und gewöhnlich, und man bemerkte nicht gleich, dass er darüber hinaus auch schwarz war. Er sprach viel und auf eine Art, als wollte er sich sowohl über die Schwarzen wie über die Franzosen lustig machen. Auf einer stinkenden Zigarre kauend, grinste er breit und aufdringlich. In der Brusttasche seiner Lederjacke trug er einen goldenen Zahnstocher, mit dem er sich die Fingernägel zu säubern pflegte. Und eine Nylonschlinge, die er dir von hinten um den Hals legt. Ein unbestimmter Geruch kündete von seiner Anwesenheit, noch bevor man ihn sah. Eine Mischung aus dem Rauch seines bitteren Tabaks und dem starken Parfum, in das sich seine ständige Begleiterin einhüllte. Poison. Er kauft es ihr. Sie nimmt nie ein anderes Parfum. Eine große Blondine mit rosiger, durchscheinender Haut. Ihre Augen waren gleichgültig und blau. Und wenn man sie ansah, war es, als begäbe man sich ohne Bedauern in die absolute Kälte eines Unheils. Daphne, das Miststück. Jetzt, nach 2 Jahren, hatte ich, als Biralbo verschwunden war, in seinem Hotelzimmer wieder den Geruch in der Nase, der für immer der Geruch von Vergangenheit und von Angst sein wird. Ich habe ihn zum ersten Mal bei mir im Treppenhaus wahrgenommen, in San Sebastian, kurz bevor Lucrezia plötzlich wieder auftauchte. Ich wollte in den Fahrstuhl steigen, da kreuzten Toussaint Morton und seine Daphne auf. Sie hatten auf mich gewartet. Mein Gott, wie der sich geziert hat. Verzeihen Sie meine Aufdringlichkeit. Ich wollte Sie unbedingt kennenlernen, Bichalbo. Ich liebe sehr der Jazz. Ich bin in die Lady Börde tous les soirs, um Sie zu hören. Aber Sie mich nie bemerkte. Oh, das ist unmöglich. Übrigens, ich kenne Sie schon lange. Oh, excuse-moi, voilà ma carte. Toussaint Morton. Bilder und Antiquité. Berlin, London und New York. Lucrezia hat mir viel von Ihnen erzählt. Nicht wahr, Daphne? Sie hat gesagt, immer, wenn ich niemand mehr habe, bleibt mir immer noch die Santiago Bichalbo. Das hat sie gesagt. Wir waren eng befreundet. Der ist niemandes Freund, nicht einmal Malcolms. Wenn sie hat sich getrennt von Malcolm, wir waren, Daphne und ich, wie eine Familie für sie. Glaub ihm kein Wort, dem falschen Hund. Kurz nachdem der Haitianer bei Bichalbo war, um von ihm zu erfahren, ob bei ihm Lucrezia war, erschien auch sie wieder in San Sebastian. Sie war wie auf der Flucht. Aber sie ging noch einmal mit Bichalbo ins Lady Bird. Spät nachts, als niemand mehr dort war. Warum hast du mir nicht geschrieben, dass du dich von Malcolm trennen wolltest? Ich wollte gar nicht. Eines Morgens stand ich auf und tat es. Wohin bist du gegangen? Billy Swan hat damals gesagt, du hättest vor irgendetwas Angst gehabt. Billy Swan hat immer ein bisschen zu viel getrunken. Übrigens, warum bist du nicht mit ihm auf Tournee? Ich habe auf dich gewartet. Das habe ich nicht von dir verlangt. Warum bist du dann zurückgekommen? Ich bleibe nicht hier. Ich werde nach Lissabon gehen. Ich gehe mit dir. Nein, das geht nicht. Wartet dort jemand auf dich? Nein, Liebste. Spiel mir etwas vor wie früher. Spiel's noch einmal, Sam. Thiago Bichalbo. Und dann überstürzten sich die Ereignisse. Obwohl er nach seiner letzten Begegnung mit Lucrezia glaubte, alles verloren zu haben. Plötzlich war Stille über ihn gekommen. Er hatte das Gefühl, als lösten sich die letzten Jahre seines Lebens in ihm auf, wie Ruinen, die auf dem Meeresgrund zerfallen. Er hörte sich keine Schallplatten mehr an, kam nicht mehr ins Lady Bird, wollte Lucrezia nicht suchen, nicht an sie denken. Er wusste nicht, ob sie noch in San Sebastian war. Wider Willen erschrak er jedoch jedes Mal, wenn das Telefon klingelte oder jemand an der Tür läutete. Und dann rief sie ihn an, verstört, voller Angst. Sie war noch in der Stadt, Er nahm ein Taxi, fuhr zu der Wohnung, die sie in der Nähe des Bahnhofs gemietet hatte, rannte die Treppe hinauf, klingelte und bemerkte dann erst, dass die Tür nur angelehnt war. Er stieß sie auf. Ein starker Geruch nach Zigarrenrauch und nach einem schweren Damenparfum schlug ihm entgegen. Ich war so aufgeregt, dass ich diesen Geruch nicht gleich erkannte. Außerdem klingelte das Telefon. Hallo? Warum bist du so spät? Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Wo bist du? Hat dich jemand gesehen? Ich glaube, es hat jemand am Fenster gestanden, als ich aus dem Taxi stieg. Bist du sicher? Ziemlich. Deine Tür war offen und hier liegen Briefe und Papiere auf dem Boden rum. Sie sind bestimmt noch in der Nähe. Verschwinde so schnell du kannst, sei vorsichtig. Was ist hier los, Lucrezia? Ich bin im Hostal Cubana in der Altstadt. Lauf weg, Liebster, so schnell du kannst. Ohne die Zusammenhänge zu begreifen, schlich Biralbo sich aus der Wohnung. Vorsichtig bewegte er sich auf das fahle Licht zu, das von der Straße in den Hausflur fiel. Ein Schatten schob sich plötzlich davor. Das grinsende Gesicht des Haitianers. Mit einer Heftigkeit, die ihn selbst überraschte, stieß er den Haitianer um und rannte auf die Straße. Wie in einem Blitz sah er noch eine blonde Mähne und eine Hand, die einen Revolver hielt. Biralbo fand Lucrezia in einem schäbigen, kleinen Hotel. Sag mir endlich, warum Toussaint Morton dich sucht. Sind sie dir gefolgt? Lucrezia, die hätten mich beinahe umgelegt. Du musst mir sagen, was hier gespielt wird. Gib mir eine Zigarette. Weich nicht wieder aus. Es war Silvester in Berlin. Malcolm und Toussaint Morton hatten ein Haus am Wannsee gemietet und einen Portugiesen zum Essen mitgebracht. Was haben Malcolm und Toussaint für Geschäfte gemacht? Ich schwöre dir, ich weiß es bis heute nicht. Malcolm hatte Lucrezia erzählt, sie würden mit dem Portugiesen das Geschäft ihres Lebens machen. Aber sie stritten die ganze Zeit, während Daphne in der Küche das Radio lauter stellte, damit Lucrezia nicht hören konnte, worum es ging. Es ging um das Bild, um sehr viel Geld. In der Nacht brachten sie den Portugiesen um. Toussaint hat ihm von hinten die Nylonschlinge um den Hals gelegt und zugezogen. Dann haben sie ihn im See versenkt. Und mich haben sie mehrere Tage mit Betäubungsmitteln traktiert, damit ich vergesse, dass ich alles mit angesehen habe. Wenn die liebe Kind nicht schweigt, Papa Toussaint schneidet Zunge ab. Schnick. Als sie wieder aufstehen konnte, lief sie davon. Fast ein Jahr lang war sie auf der Flucht. In San Sebastian hätten Toussaint Morton und Daphne sie beinahe erwischt. In jener Nacht wollte Biralbo mit Lucrezia nach Lissabon fahren. Ich bin erst ein Jahr später nach Lissabon gekommen. Denn sie hat mir damals nur die halbe Wahrheit erzählt. Auf die ganze Wahrheit stieß er zufällig, als er gar nicht mehr daran dachte. Und wieder wäre er dabei fast ums Leben gekommen. Im September 1984 musste wieder ein Konzert von Billy Swan abgesagt werden. Dann hieß es, er sei gestorben. Zwei Monate später wurde die Meldung dementiert und ein Konzert mit ihm in Lissabon angekündigt. Der Pianist, der ihn am 12. Dezember begleitete, hieß Giacomo Dolfin, ein Ire mit italienischen Vorfahren. Biralbo hatte monatelang nicht mehr gearbeitet. Als ihn Anfang Dezember Billy Swans Bassist Oscar aus Lissabon anrief und sagte, Billy Swan ginge es sehr schlecht. Er hätte wieder angefangen zu trinken und läge nach einem Zusammenbruch in einer Klinik und würde wohl bald sterben. Im Delirium rief er ständig nach Biralbo und spräche mit ihm, als säße er an seinem Bett. Biralbo fuhr sofort nach Lissabon. Ich habe den Namen der Stadt, in der Billy Swan sterben sollte, nicht gleich mit dem Titel meines Liedes in Verbindung gebracht. Auch nicht mit Lucrezia. Ich hatte nichts mehr von ihr gehört und glaubte, sie vergessen zu haben. Erst als ich am Flughafen auf der Abflugtafel das Wort Lissabon las, fielen die Erinnerungen über mich her. Ich fahre nach Lissabon. Was will Toussaint machen von dir? Es geht um ein Bild. Ich gehe mit dir nach Lissabon. Das geht nicht. Wenn die liebe Kind nicht schweigt, plappert Toussaint schnell zu. Sie haben den Portugiesen umgebracht. Ich gehe mit dir nach Lissabon. Es geht um ein Bild. Lucrezia. Ich muss allein gehen. Lucrezia. Lucrezia. Doch jetzt ging es erst einmal um Billy Swan. Biralbo fuhr direkt von seinem Hotel zu dem Sanatorium hinaus, wo Billy Swan lag. Er trat in das Zimmer und sah zuerst ein großes Fenster und ein mit Plastik bezogenes Sofa, auf dem das schwarze Futteral der Trompete lag. Rechts davon standen ein hohes weißes Bett und eine Lampe, die schräg die harten Züge eines Affen, den leichten, unter Laken und Decken kaum noch wahrnehmbaren Körper Billy Swans in einem komischen gestreiften Schlafanzug beleuchtete. Die Arme am Körper entlang ausgestreckt, den Kopf in die gewaltigen Kissen gelehnt, ruhte Billy Swan reglos, als posiere er für eine Friedhofsskulptur. Hundesohn. Auf Tournee wolltest du nicht mit mir nach Lissabon, aber um mich sterben zu sehen, bist du gekommen. Ich wollte dich um Arbeit bitten. Lügner. Oskar hatte mir gesagt, dass ihnen der Pianist weggelaufen war. Niemand glaubte mehr daran, dass Billy noch einmal auftreten würde. Während Biralbo auf den Zug zurück in die Stadt wartete, trank er in der Bahnhofskantine einen klaren Schnaps und rauchte eine Zigarette. Lissabon, dachte er. Lissabon. In einer Station hielt der Zug kurz neben einem, der in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Er sah in die Fenster, in deutliche und ferne Gesichter, die er nie wieder sehen würde. Im letzten Wagen saß eine junge Frau, allein und rauchte mit gesenktem Kopf. Sie trug eine blaue Jacke mit hochgestelltem Kragen und sehr kurzes Haar. Es war das Haar. Darum habe ich sie nicht gleich erkannt. Vergeblich sprang er auf und winkte. Die Züge entfernten sich rasch voneinander, als er begriff, dass er eine Sekunde lang Lucrezia gesehen hatte. Wie ein Schlafwandler zog er jetzt durch die Straßen und über die Treppen von Lissabon. Er sah das Gesicht jeder Frau, der er begegnete, die hinter den Scheiben einer Straßenbahn oder eines Busses an ihm vorbeifuhr, die im Fond eines Taxis saß oder in einer leeren Straße an einem Fenster erschien. Er wollte den Zufall bezwingen, damit das Unmögliche sich wiederholte. Eine erschöpfte Hartnäckigkeit, die er früher Verzweiflung genannt hätte, trieb ihn vorwärts, wie das Meer den treibt, der keine Kraft mehr hat zu schwimmen. Wenn er sich nachts auf sein Bett legte, sah er mit geschlossenen Augen noch immer Gesichter, als kehrten seine Augen allein in die Stadt zurück, um bis ans Ende der Nacht rastlos weitersuchend sich darin zu verlieren. Lucrezia hat immer gewusst, wo du warst. Aber ich wollte nicht, dass du davon erfährst. Warum? Überall, wo wir auftraten, hat sie im Publikum gesessen. In Kopenhagen, in Hamburg. Überall. Warum hast du mir das nie gesagt? Wir beide hatten eine Abmachung, weißt du noch? Ich würde aufhören zu trinken und du würdest aufhören, dir wie ein Hund die Wunden zu lecken. Du hast mit dem Trinken nicht aufgehört, Billy. Wenn Biralbo ihn besuchte, saß Billy Swan oft in einem viel zu großen Bademantel mit einer Decke über den Knien vor dem Fenster seines Zimmers und sprach kaum. Seine Finger, die eine Zigarette hielten, zitterten leicht. Manchmal sang er mit leiser Stimme vor sich hin und presste dann die Lippen zusammen, um gemächlich den Klang einer Trompete nachzuahmen. Giralbo hörte ihn seltsame Variationen über ein Thema erfinden, das ihm zugleich unbekannt und vertraut klang. Giralbo hörte nicht auf, nach Lucrezia zu suchen. Es war noch hell, als er sich eines Abends im Hafenviertel verlief. Besessen von einer seltsamen Angst, irrte er zwischen Bars und Nachtclubs umher. Namen von Städten und Ländern, von exotischen Häfen und fernen Gegenden leuchteten in grellen Neonfarben auf. Texas las er, Hamburg, Jakarta. Er ging, als wanderte er mit dem Finger über die Weltkarte seiner Fantasie. Ein Schwarzer mit dunkler Brille trat an ihn heran und bot ihm auf Englisch lauter Dinge an. Gold, Heroin, einen Revolver. Billy Swan hat mir mal erzählt, dass er immer, wenn er in eine fremde Stadt kam, ganz allein die gefährlichsten Straßen aufgesucht hat. Und dann sah er das Wort aufleuchten, hoch oben in der hereinbrechenden Dunkelheit, wie eine Laterne. Burma. Ein Nachtclub. Früher war es ein Lagerhaus. Kaffee und Gewürze. Und? Waffen. Giralbo ging eine Eisentreppe hinunter. Sie führte zu einer schwach beleuchteten Garage oder einem Lagerraum, der aussah wie eine verlassene Tanzfläche. Wie auf manchen Bahnhöfen mit hohen, rauchgeschwärzten Glasfenstern herrschte an diesem Ort das Gefühl von unendlicher Entfernung, das vom Halbdunkel noch gesteigert wurde. Unerwartet sprach ihn jemand an. Mein lieber Freund, drehen Sie sich langsam um. Aber eben Sie nicht am Ende, das ist vulgär. Das vertrage ich nicht einmal in die Cinema. So, erlauben Sie, dass ich in Ihre Tasche greife? Das galt Ihres nur mein Revolver. Oh, Sie tragen kein Waffen bei sich. Kommen Sie, kommen Sie. Unser Freund Malcolm freut sich schon, Sie wieder zu sehen. Und auch die Dusse Daphne. Erinnern Sie sich nicht? Als wir uns das letzte Mal trafen, sind Sie leider weggelaufen. Versuchen Sie das heute gar nicht. Kommen Sie zu der Tür da drüben und lächeln Sie, mein Freund. Ja, lächeln Sie. In dem Raum, in den er ihn führte, war alles noch seltsamer. Eine Art Couch, ein Bidet und ein Stuhl, Malcolm und Daphne. Ich dachte, jetzt foltern sie dich. Aber Toussaint Morton dachte noch nicht an Gewalt. Mein lieber Freund, wir sollten das, was wir zu tun haben, so schnell wie möglich hinter uns bringen. Ich habe drei Fragen. Sie geben mir auf jede eine Antwort und wir alle vergessen, was gewesen ist. Erstens, wo ist die schöne Lucrezia? Zweitens, wo ist das Bild? Drittens, wenn es kein Bild mehr gibt, wo ist das Geld? Ich habe Lucrezia seit Jahren nicht mehr gesehen. Kommen Sie, kommen Sie. 1,5 Millionen Dollar. Aber die gehören uns. Und wir wollen sie wieder sehen, wieder haben. Vous comprenez? Ich verstehe überhaupt nichts. Giralbo hatte Durst. Und seine Augen tränten in der verqualmten Luft des kleinen Raums. Daphne musterte ihn mit einem gewissen Interesse. Er wusste nicht warum, aber er dachte, er müsste so tun, als wüsste er genau Bescheid, würde aber nichts sagen. Was habt ihr mit dem Cézanne gemacht, du und Lucrezia? Mach dein Maul auf oder ich schlag dir die Fresse ein. Margarete, dein Ungeduld wird sein eines Tages sein Verhängnis. Es besteht immer in der Möglichkeit, dass die schöne Lucrezia hat ihn auch an der Nase herumgeführt. Also, Giralbo, mein letzter Angebot. Sie helfen uns, unser Eigentum zurückzubekommen. Und wir beteiligen Sie am Gewinn. Hey, nicht solange ich hier bin. Der hält sich für besonders schlau. Sag sofort, wo das Bild ist, oder ich bring dich auf der Stelle um. Malcolm. Ich knall dich ab. Malcolm! Schieß doch, Malcolm. Du tätest mir damit einen Gefallen. Oh, wo habe ich das schon mal gehört? In Casablanca. Bogart sagt das zu Ingrid Bergmann. Weil Malcolm in seiner Wut jede Kontrolle über sich verlor, gelang es Biralbo, ihn umzustoßen und aus dem kleinen Raum und aus dem Nachtclub zu entkommen. Er rannte auf die Straße und von einer seltsamen Schwerfälligkeit gedämpft, wie sie uns manchmal im Traum lähmt, blieb er ein paar Sekunden stehen. Dann drängte er sich durch die Menge, die sich träge zwischen den Bars und Kneipen bewegte. Er spürte die tödliche Gelassenheit dessen, der weiß, dass er ertrinkt. Und drehte sich noch einmal nach dem Neonschild des Burma um. Jenen Augenblick empfand er als unendlich lange Minute. Als ich Malcolm sah, bin ich losgerannt. Hinter sich hörte er Malcolms Schritte wie Trommelschläge und sogar sein Keuchen wie eine Drohung. Er floh vor Malcolm, wie er in einer anderen Nacht, in einer anderen Stadt vor Toussaint Morton geflohen war. Diese Verfolgungsjagd durch eine doppelte Stadt, die sich gegen ihn zu einem Labyrinth verschworen hatte, ging nie zu Ende. Mit dem Fahrstuhl in die Oberstadt habe ich ihn endlich abgehängt. Und dann wollte Billy Swan mir die Adresse von Lucrezia nicht geben. Diese Frau ist nicht gut für dich. Sie hat was, was dich kaputt macht. Sowas wie Whisky oder Heroin. Mann, Billy. Es ging in dem Moment auch gar nicht mehr um mich. Ich musste sie warnen. Du hättest dich in deinem Hotelzimmer einschließen sollen. Am 12. hätten wir zusammen gespielt. Und wären aus Lissabon verschwunden. Als wären wir nie da gewesen. In unserer letzten Nacht in seinem Hotelzimmer in Madrid sprach er viele Stunden lang, vergiftet vom Tabak und von den Worten. Er hielt inne, um in kurzen Schlucken aus einem Zahnputzglas zu trinken. Von Namen und Orten, von denen er so kühl zu sprechen begonnen hatte, zwanghaft besessen und entschlossen, so lange zu reden, bis die Nacht um war. Und zwar nicht nur unsere Nacht in Madrid, sondern auch jene andere Nacht in Lissabon, in der er Lucrezia wiedersah. Sie hatte ein Haus an der Küste außerhalb von Lissabon gekauft. Die Adresse hatte Billy Swan ihm schließlich doch gegeben. Er sprach in der unbeteiligten und sorgfältigen Art dessen, der eine Erklärung abgibt, als ginge es um das Leben eines anderen. Vielleicht wollte er nicht aufhören, bevor er zu Ende war, weil er wusste, dass wir uns nicht wiedersehen würden. Wer spielt das? Du und Billy Swan, Le Spohr. Erkennst du dich nicht? Ich wundere mich, dass du es schreiben konntest, obwohl du damals gar nicht nach Lissabon gekommen bist. Später hätte ich es nicht mehr schreiben können. Es ist der Traum von einer Stadt, in der ich nicht gewesen bin. In der Nacht, als er sie endlich wiedersah, bestand Lucrezia darauf, ihm ihre Geschichte zu erzählen. Aber da interessierte sie mich gar nicht mehr. Sie zeigte ihm in einem Bildband eine Landschaft von Cézanne. Als er das Bild ansah, war ihm, als hörte er eine leise Musik, als würde er langsam von Melancholie und von Glück durchströmt. Er begriff sofort, dass er auf diese Weise Klavier spielen musste. Voller Dankbarkeit und Scham voller Weisheit und Unschuld. Als wisse er alles und wisse doch nichts. La Montagne Sainte-Victoire, 1906. Um dieses Bild ging es die ganze Zeit. Ich habe es gehabt und dann verkauft. Wie manchmal die Liebe und fast immer die Musik ließ ihn dieses Gemälde die moralische Möglichkeit einer seltsamen Gerechtigkeit begreifen. Einer fast immer geheimen Ordnung, die der Zufall herbeiführt und die die Welt bewohnbar macht. Es war, wie wenn Billy Swan so leise auf seiner Trompete spielte, dass ihr Ton sich in der Stille verlor wie das ockerfarbene und rosagraue Licht der Abende in Lissabon. Die Geschichte, die Lucrezia ihm erzählte, wollte er nicht mehr hören. Er lauschte nur auf den Klang ihrer Stimme. Und Toussaint und Malcolm wussten von dem Portugiesen nur, dass das Bild in einem Büroraum eines Lagerhauses für Kaffee und Gewürze in Lissabon hing. Und dass man, wenn man in das Lagerhaus wollte, das Losungswort Burma sagen musste. Den Lageplan wollte der Portugiese nicht hergeben. Darum brachten die Männer ihn um. Lucrezia stahl den Plan, als sie Malcolm verließ, und schickte ihn Biralbo in ihrem letzten Brief. Damit Malcolm ihn nicht fände, sollte er sie, Lucrezia, erwischen. Sie war sicher, dass Biralbo alle ihre Briefe aufbewahrte. Als sie nach San Sebastian zurückkam, wollte sie unbemerkt den Plan wieder an sich bringen. Das gelang ihr aber erst auf der gemeinsamen Fahrt nach Lissabon. Als sie ihn hatte, schickte sie Biralbo nach San Sebastian zurück. Er hatte nie begriffen, warum sie allein weitergefahren war. Es war so leicht wie eine Straße zu überqueren. Ich kam in das Lagerhaus, es war nahezu leer. Männer schleppten alte Möbel und Kaffeesäcke zu einem Lastwagen. Ein paar Wochen später hätte ich nichts mehr vorgefunden. Heute ist es ein mieser Nachtclub, aber das weißt du ja. Ich ging hinein und niemand sprach mich an. Von den Gesprächen mit dem Portugiesen hatte ich so viel verstanden, dass das Büro unten war. Also ging ich eine Metalltreppe hinunter, fand das Büro und auch das Bild. Es hing über der Tür neben einem alten Kalender. Ich steckte es in eine Plastiktüte und ging. Malcolm war überzeugt davon, dass ich das alles gewusst habe. Er war in der Nacht in dem Zug, mit dem ich zu Lucrezia fuhr. Man hat am nächsten Morgen seine Leiche gefunden. Und Biralbo, dessen vollen Namen man kannte, wurde von der Polizei gesucht. Ich wollte gerade meinen Mantel anziehen, als ich Malcolms Gesicht hinter der Scheibe des ovalen Hinterfensters des Waggons sah. Ich bin durch den Gang weggelaufen. Ein Schaffner hat den Mantel mit Biralbos Papieren gefunden. Ich habe es im Radio gehört. Biralbo floh durch den Gang. Er wollte die Tür zum nächsten Wagen aufziehen. Es ging nicht. Er riss und zerrte vergeblich. Ein kurzes Bremsen des Zuges stieß ihn gegen die Tür, die aufsprang. Voller Entsetzen fand er sich auf einer Plattform, die sich bewegte, als öffnete sie sich unter seinen Füßen ins Nichts, in den Raum zwischen zwei Eisenbahngleisen. Ein scharfer Wind drückte ihn gegen ein Eisengeländer, das er gerade noch packen konnte. Hinter ihm erschien Malcolm. Mit geschlossenen Augen sprang er zum nächsten Wagen hinüber, rannte zwischen den leeren Sitzreihen hindurch zur nächsten Tür. Wieder hielt er sich an einem eiskalten Geländer fest, aber drüben gab es nur noch eine graue Metallwand. Er war hinter der Lokomotive angekommen. Und Malcolm kam immer näher. Der Zug raste, als stürzte er einen Abhang hinunter. Mit gespreizten Beinen und ausgebreiteten Händen fiel Malcolm über ihn her. Sie kämpften, fielen, richteten sich aneinander wieder auf, um wieder zu stürzen oder ins Leere gestoßen zu werden. Hast du ihn umgebracht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe ihn gestoßen, aber ich bin nicht sicher. Als er Lucrezia wiedergefunden hatte, dachte Biralbo nur daran, sie vor Toussaint Morton in Sicherheit zu bringen. Für ihn hatte die Gefahr keine Bedeutung mehr. Aber sie brachte ihn in Sicherheit. Sie besorgte ihm neue Papiere. Er wurde Giacomo Dolphin und begleitete am 12. Dezember Billy Swan bei seinem letzten Konzert. 40 Jahre habe ich mir auf diese Weise meinen Lebensunterhalt verdient. Aber ich verstehe bis heute nicht, warum die Menschen kommen, um uns zuzuhören. Oder warum wir für sie spielen. Wir spielen nicht für sie, Billy. Nein, Giacomo Dolphin spielte nicht mehr für uns, die Zuhörer. Er spielte nur noch für die Musik. Leicht, ohne Anstrengung. Als hätte das, was er spielte, kaum etwas mit ihm zu tun. Nach unserem langen nächtlichen Gespräch in Biralbos Hotelzimmer musste ich ein paar Tage verreisen. Als ich nach Madrid zurückkam, wollte ich Biralbo in seinem Hotel aufsuchen. Aber er war nicht da. Senor Dolphin ist die ganze Woche nicht hier gewesen. Er hatte es sehr eilig. Aber er hat mich beauftragt, Ihnen seinen Zimmerschlüssel zu geben, wenn Sie kommen. Den Schlüssel hätte ich gar nicht gebraucht, denn die Tür von Biralbos Zimmer war aufgebrochen. Das Bett war zerwühlt und die Schubladen auf den Boden umgestülpt. In der Luft hing ein Geruch wie von verbranntem, feuchtem Holz. Ein zarter und bestimmter Duft, der mich sofort in eine Nacht in San Sebastian zurückversetzte. In die Nacht, in der ich Daphne gesehen hatte. Auf dem Boden zwischen den Kleidungsstücken und Papieren hatte der Stummel einer zertretenen Zigarre einen dunklen Kreis gebrannt. Im Schrank stand noch eine Flasche Bourbon. Ich setzte mich aufs Bett, füllte einen Zahnputzbecher mit Whisky und trank. Ohne Heil, ohne Überzeugung, ohne Absicht. Alkohol dämpfte meine Überraschung, als Lucrezia leise ins Zimmer trat. Ein Hauch von Einsamkeit und Eile umgab sie, als sei sie gerade aus einem Zug gestiegen. Mit dem absurden Wunsch, gastfreundlich zu sein, hob ich die Flasche und bot sie ihr an. Du weißt auch nicht, wohin Santiago gegangen ist. Nein. Du solltest auch verschwinden. Toussaint Morton ist hier gewesen, wie du siehst. Ohne noch etwas zu sagen, drehte sie sich um und ging. Ich trat ans Fenster und sah sie nach einer Weile unten aus dem Haus kommen. Ich erkannte ihre Art zu gehen, als sie die Straße überquerte und bereits zu einem hellen Fleck in der Menge geworden war, darin verloren, unsichtbar, plötzlich hinter den aufgespannten Regenschirmen und Autos verschwunden, als hätte es sie nie gegeben. Sie hörten Der Winter in Lissabon nach dem Roman von Antonio Muñoz Molina. Funkbearbeitung und Übersetzung Heidrun Adler. Santiago Biralbo, Matthias Ponier. Lucrezia, Eva Garg. Billy Swan, Christian Brückner. Toussaint Morton, Christoph Banzer. Bruce Malcolm, Christian Redl. Portier, Gerd de Samarita. Und als Erzähler Max Volkert Martens. Ton und Schnitt Günter Beckmann und Kerstin Heikamp. Regieassistenz Waltraud Heise. Komposition Michael Naurer. Regie Hans-Gerd Krogmann. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Süddeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1993. Das nächste Hörspiel hören Sie morgen bei uns auf NDR Info um 21.05 Uhr. Hirngespinste von Markus Orts. Eine Komödie über des Autors liebstes Trauma, die Schreibblockade. Weitere Hinweise finden Sie im Internet unter ndr.de/radiokunst. Thank you.